New Orleans, Canal Street am 30. August 2005 um 15.07 Uhr. Ted, 39. Im Low-Budget Hotel Hampton Inn. Ich begrüße Sie, werte Hörerschaft. Hier spricht Ted Rotenbusch. Vor mir eine Katastrophe unübersehbaren Ausmaßes. Eine 4 Meter hohe Welle aus braunem, übelriechendem Wasser, besser gesagt Schlick, überrollt unbarmherzig alles, was ihr nicht standhält. Sintflutartige Sturz, Bäche peitschen wie Wasserwerfer vom Himmel. Menschliche Schreie mischen sich mit dem erstickten Quieken von Tieren, die unter den Schlammbergen begraben werden. Ja, Sie werden es kaum glauben, aber das ist New Orleans, heute am 30. August 2005 um 15.07 Uhr. Die Dämme, die einst die somalerische Stadt geschützt haben, halten jetzt das Wasser in ihrem Inneren. Leichen treiben durch die Straßen, Aasgeier ziehen ihre Kreise. Ein Bild des Grauens und der Verwüstung. Ach, wie abgeschmackt. Will doch keine Sau hören, den Mist. Ich will Fakten, Ted. Gib mir Fakten. Ja, Fakten, Fakten, Fakten. Ja, ja. Gibt's hier aber nicht. Fick dich selbst, Harry. Du mit deinem bescheuerten Lokalsender. Hey? Hier, Ted. Gib mir Harry. Harry? Mann, ich will Harry sprechen, verdammt. Harry? Ja, Ted. Pass auf, Harry. Ich bin ja an was dran. Eine fette Geschichte. Interviews? Später, ja, aber erstmal. Hör mir doch erstmal zu! Also, ich bin hier an was dran. Wart's ab, du wirst. Nein, hab ich nicht! Harry, pass auf, zum Abendjournal hast du die Story. Die Verbindung bricht gleich wieder zusammen. Okay, Harry, ich melde mich dann. Harry? Harry! Scheißbrühe, kann ich noch so lange drauf glotzen? Passiert einfach nichts. Wo bleibt denn dieser zweite Hurricane? War doch angekündigt. Unvorstellbar, wie hier ein Ereignis das nächste jagt. In diesem Augenblick, auf der Straßenseite mir gegenüber, sehe ich, wie ein Mädchen, es wird nicht mal 15 Jahre alt sein, mit letzter Kraft versucht, den Laden ihrer Großeltern zu retten. Man kann schon sagen, todesmutig zerrt sie Computer und Monitore aus den Regalen, um das Überleben der Familie zu sichern. Der Großvater schon am ersten Tag durch eine Flutwelle erschlagen, die Großmutter mit schweren Magenkrämpfen im Bett. Magenkrämpfe! Ich sollte lieber was von solchen Gefahren erzählen, aber macht ja auch jeder Idiot. Okay. Die Großmutter? Mann, nimmt das jetzt auf oder was? Mann! Die Großmutter mit schweren Magenkrämpfen im Bett hat der Enkelin eben noch ins Ohr geflüstert. Sorg dafür, dass die Ware gerettet wird, die ist auf Kommission. So sieht es aus, das Schicksal und der Einsatz der kleinen Leute. Trotz der angeordneten Zwangsevakuierung sehe ich in allen Häusern Menschen. Es wird gepackt, ich sehe Kisten, ja sogar Möbel, ganze Schränke auf höher gelegenen Balkons und auf den Dächern. Einige Menschen warten sogar mit all ihrer Habe auf dem Rücken durchs Wasser, um einen schützenden Ort zu erreichen. Fuck! Verdammt, ich brauche Interviews! Hallo? Hallo? Ted Rotenbusch. Ich sitze fest in der 365. Verdammt, ja! Ich will den Geschäftsführer. Dann geben Sie mir seine Nummer. Vor einer Stunde sollte mich hier jemand rausholen. Nein! 365! Der mit dem Riss! Nein! In der Wand! Die Tür ist verkeilt! Ich komme hier nicht raus! Ist mir egal, meinetwegen mit einer Brechstange. Was? Ja, dann wäre ich längst. Also hören Sie mal zu, wie ist Ihr Name? Wir können das hier auch anders regeln. Was? Okay, okay, gut. Arschloch. Also weiter, aber wie? Verdammt! Ich sollte den Leuten was von dieser Kleinen da drüben erzählen. Werte Hörer, die Luft ist feucht. Modriges Wasser schwappt träger an die Hauswände. Mir gegenüber in der dritten Etage. Ne, direkt zur Sache. Sie zieht sich aus. Vor den hungrigen Augen. So. Die Luft brennt. Der Schweiß läuft ihr über die glühenden Schenkel. In wenigen Sekunden wird sie sich noch das letzte Kleidungsstück abstreifen. Den Tanga. Scheiße. Wie soll ich mich denn hier konzentrieren? Okay, ich zieh den Mist jetzt durch. Ich zeig's denen im Sender. In diesem Moment, Sie werden es kaum glauben, wandelt sich die Szene. Ich sehe, wie ein Motorboot, gesteuert von einem rothaarigen Mann mit Basecap, auf das Geschäft zufährt. Das Mädchen gibt dem Fahrer ein Zeichen, schmeißt die Ware an Bord und klettert dann hinterher. Was machen die da, frage ich mich. Und schon bekomme ich die traurige, aber unausweichliche Antwort. Das Mädchen lässt sich die Pistole des Gangsters geben, zielt in das Fenster, hinter dem die im Sterben liegende Großmutter liegt und bumm! Das Boot braust mit schneller Geschwindigkeit davon. Ja, meine Damen und Herren, so ist das Leben. So spielt es uns mit. Gerade in den Momenten, in denen wir am dringendsten Zusammenhalt benötigen. Der Schauplatz ist jetzt leer. Nichts scheint sich mehr zu tun. Als ob hier niemals was geschehen wäre. Wie die Stille nach dem Sturm. Stille nach dem Sturm. Schwachsinn. Keine Ahnung. Scheiß Metaphern, egal. Das Wasser plätschert so freundlich, als wären wir in Venedig. Aber hinter dieser scheinbar so harmonischen Atmosphäre liegt, Sie wissen schon. Ein Dreck wissen die. Wegen denen sitze ich ja hier in der Scheiße. Hallo? Hallo? Hier, in der 365. Holt mich hier raus, verdammt! Hey, ich bin hier! Ich will die Kleine, ich will was zu fressen, ich will verdammt nochmal meinen Fick! New Orleans, Canal Street am 30. August 2005 um 15.07 Uhr. Mitch und Antonio, 37 und 32. Im Fahrstuhl zwischen dritter und vierter Etage des Büro- und Wohngebäudes Vintage Park Residence. One, two, three, four. Ich sag dir, da habe ich echt gebrüllt vor Lachen. Ja, schade, habe ich echt nicht gesehen. Und dann will der Typ auch noch in die Bank, aber zack, erstmal vor die Glastür gerannt. Wieso? Glaubst du, sowas gibt's in Afghanistan? Was? Na, Glastür. Ach so, nee, eigentlich nicht. Nein, Crocodile Dundee alles. Und dann geht er durch die Einkaufspassage und sieht zum ersten Mal die ganzen Frauen hier, ohne Schleier und so, der Arme. Total überfordert. Ich meine, aber bei uns gerade, wie war das denn so? Was? Wie war ich so? Wieso? Ja, ich kenne mich damit ja nicht so aus. War doch in Ordnung. Echt? Klar. Das war schließlich mein erstes Mal mit einem Mann. Hey, mach dir mal keinen Kopf. Bin ich jetzt aber irgendwie echt erleichtert. Erleichtert, ja. So kann man es auch ausdrücken. Irgendwie alles ein bisschen leichter jetzt, oder? Mhm. Hast du vielleicht eine Zigarette? Nee, ich rauch gar nicht. Ach so. Sag mal, wie heißt denn eigentlich? Mitch, wieso? Ach nur so, interessiert mich einfach. Ich bin Antonio. Na dann, hallo Antonio. Sag mal, wie läuft das denn sonst eigentlich so bei euch? Wen meinst du jetzt? Ich meine so in der Szene. Willst du jetzt genau wissen, wie wir es treiben, oder was? Naja, so genau vielleicht auch nicht. Also ich stehe auf Einwanderertypen. Knackige Arsch, gut trainiert, braune Haut. Meinst du, ich bin so? So in etwa. Zu zweit ist es hier drin irgendwie weniger schlimm, finde ich. Zumindest, wenn man in der richtigen Begleitung hier ist. Oh! Scheiße. Das war doch ein Schuss? Glaube ich nicht. Das war das Drahtseil. Oh mein Gott! Oh! Hey, oh Gott! Geh mal nicht in die Hose. Da werde ich mal ein bisschen nachhelfen. Hey, Vorsicht, Mann! Nicht, dass der abstürzt. Ich komme mal ein bisschen Bewegung ins Spiel. Hallo, ist da jemand? Was soll das denn jetzt? Na, vielleicht funktioniert der Notrufknopf ja doch. Vergiss es. Glaubst du etwa, bei dem Hochwasser arbeitet hier jemand? Oh, Scheiße. Nicht schon wieder, Mann. Quatsch, ist doch super. Der löst sich jetzt so richtig. Mann, das waren jetzt mindestens 4 Meter. Du kannst doch schwimmen. Mann, wir sind hier eingesperrt. Was heißt hier schwimmen? Du meinst wohl tauchen oder was? Als ich zum ersten Mal im Fahrstuhl. Du weißt schon. Hm? Ich war Kurier und. Kennst du diese Hotelpagen? Ja, wieso? Ich war auch mal einer. Sag bloß. Ich dachte, die wären alle schwul. Wo denn? Na, die in ihren Uniformen und dann diese ganzen abgehalfterten Popstars. Da würde ich mir auch mein Gehalt aufbessern. Also, hab ich nie was von mitgekriegt. Hast du das auch? Hast du das auch gehört? Ist doch jemand. Ist jemand. Hilfe! Hilfe! Ich glaube, das kommt von oben. Mist, da schießt jemand. Nee, das ist ein Computerspiel oder so. Bist du sicher? Es sind doch Schüsse. Sniper Attack. Hilfe! Hilfe, wir sind hier drinnen! Oh mein Gott! Scheiße, nicht schon wieder. Auf dürfen wir jetzt echt nicht mehr fallen. Das war jetzt höchstens eine Etage. Wie hoch das Wasser wohl steht jetzt? Keine Ahnung. Ich glaube, ich höre was plätschern. Psst. Was macht man denn eigentlich so im letzten Augenblick? Gefickt haben wir schon. Zigaretten sind keine da. Hey, lass uns doch so eine letzte Botschaft an die Wand schreiben, wo das Handy schon keinen Empfang hat. Ich habe da so einen roten Marker. Was denn? Zum Beispiel, hier liegen Mitch und Antonio, die in den letzten Stunden ihres Lebens Freunde geworden sind. Bevor sie ertrunken sind, nochmal richtig gefickt haben. Nee, das kann man nicht schreiben. Das kann ich meinen Eltern nicht zumuten. Meinst du, die finden dich hier? Hey, eigentlich nicht, aber Mann, die sind so katholisch. Wie süß. Wenn ich hier also mit einem richtigen Christkind. Sag mal, hättest du nicht vielleicht nochmal Lust? Ich weiß nicht. Ich hab mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich hab gedacht, wir machen das jetzt. Dann gibt's so einen riesen Rums und dann war's das. Versuchen wir's halt nochmal. Aber diesmal umgekehrt, oder? Kannst du nur im Dunkeln? Nee, bin echt nicht so ganz in der Stimmung. Oh Mann, scheiße! Ausgerechnet jetzt das Licht. Okay, man. Are you up for some fun? Ich weiß nicht. Keine Zigaretten, kein Fick. Warum muss ich bloß meine letzten Minuten mit so einer bescheuerten Nichtraucherhitte verbringen? Mann, hey, ich dachte, ich war gar nicht so schlecht. Dann beweis es mir. Hey. Oh! Oh mein Gott, oh! New Orleans, Canal Street am 30. August 2005 um 15.07 Uhr. Keith und Martin, 19 und 22. Im zerstörten Rayburn Office Building hinter einem Bretterverschlag mit Blick auf den Computerstore. Cool, Mann, ich bin mir sicher, wir drehen das Ding. Vorsicht, Kleiner. Die Übergabe mache ich. Ja, aber warum denn? Ich habe doch schließlich die Ware gesichert. Anfängerglück. Soll ich noch in einen anderen Laden? Hey, Vorsicht, sowas klappt nicht immer. Hey, yeah, wir sind die Größten, schlag ein! Wart's ab, bis Bernie kommt. Vor dem habe ich doch keine Angst. Bernie kann zufrieden mit uns sein. Willst du etwa die Übergabe machen? Yeah, not a problem. Weißt du überhaupt, von wem wir hier sprechen? Ja, von Bernie! Hast du etwa vergessen, wer Bernie ist? Bernie the King! The King of what? King of the shit, yeah! Martin? Ja? Und wenn Bernie die Ware nicht will? Ja, er muss sie wollen. Ja, und wenn er was anderes erwartet hat? Die Computer sind doch alle nicht mehr neu. Und die Laptops? Eingeschlossen. Oh shit, mit Bernie kann man keine halben Sachen machen. Warum musstest du ausgerechnet diesen bescheuerten Store von den Rentnern? Aber das war doch so abgesprochen. Pass mal auf, Kleiner. Ich hab hier die Knarre von Daddy. Oh fuck, das alte Teil? Hey, du benutzt sie nur, wenn wirklich nichts mehr geht. Okay. Du? Sind wir Brüder? Ja, wir sind Brüder. Auf immer und ewig? Auf immer und ewig. Hey, ich glaube, da kommt das Boot. So machst du dir also doch in die Hose. Oh fuck, warum denn schon jetzt? Das schaffen wir doch nicht so schnell darunter. Keine Panik. Das muss ein anderes Boot sein. Sieht aber aus wie Bernie. Vorsicht! Nicht, dass dich jemand sieht. Wenn das nachher schief geht, hauen wir ab. Und ich schieße. Relax, Kleiner. Du machst nur was unbedingt nötig. Alles klar. Alles klar. Das war schon eine richtig große Nummer, die du vorhin abgezogen hast. Hey, danke, Mann. Ganz mein kleiner Bruder. Ich hab doch gesagt, du kannst mir vertrauen. Das schon, aber... Was aber? Wenn du nicht mehr rausgekommen wärst aus dem Laden... Bin ich aber. Anfängerglück. Ich bring noch ganz andere Dinger. Ist dir eigentlich klar, in was für einer Scheißlage du warst? Wenn dieses Mädchen nicht gekommen wäre, du wärst da ertrunken. Scheiße, das Mädchen, die habe ich ja ganz vergessen. Tatsache ist, dass du das Schloss von diesem gottverdammten Laden geknackt hast. Also ist das unser Geschäft. Und wenn die jetzt eine Beteiligung will? Kommt nicht in Frage. Ja, aber die ist stark. So wie die das Regal von meinem Knie geschoben hat. Aber wir sind zu zweit. Außerdem habe ich die Computer allein ins Trockene gebracht. Und was hat die Kleine gemacht? Weiß nicht. Hast du mir nicht richtig zugehört? Regel Nummer 1. Habe deine Augen überall gleichzeitig. Auch dort, wo du nicht hingucken kannst. Vielleicht war die auch gar nicht mehr da. Scheiße, Alter, wir sind geliefert. Verstehe ich nicht. Jetzt haben wir noch ein zweites Problem. Denk mal ganz scharf nach. Nachdem du die Computer hochgestellt hast, was hast du dann gemacht? Ich bin hier rüber in unser Versteck. Und welchen Weg hast du genommen? Erst habe ich mich da an dem Simsland behandelt und dann da an der Regenrinne hochgezogen bis hier zu unserem Versteck. So wie wir es vorher besprochen haben. Und was meinst du, was das Mädchen in der Zeit gemacht hat? Keine Ahnung, vielleicht zugeguckt. Ja, richtig, Kleiner. Gratuliere. Sie hat alles genau gesehen. Die brauchen jetzt nur noch ihren Jungs Bescheid sagen und zack, schnappen die sich die Ware und unser Lager noch dazu. Oh, fuck. Ich glaube, du hast recht. Womit habe ich recht? Guck doch mal durch den Spalt. Zu wenig Platz. Scheiße! Was denn? Weißt du, was da gerade unten abgeht? Die Kleine schmeißt die Computer auf das Boot. Welches Boot? Bist du sicher? Ganz sicher. Was ist das? Doch, Bernie? Nein, ich glaube, das ist wer anders. Scheiße, wer denn dann? Keine Ahnung. Mach mal Platz da. Lass mich mal gucken. Oh, scheiße, Kleiner. Ich habe die Ware fest zugesagt. Pass auf, ich organisiere was Neues und du schiebst Wache. Was? Ich? Und wenn Bernie kommt? Musst du ihm erklären. Aber was soll ich ihm denn sagen? Dass das in dem Laden nur Schrott war. Dass er jetzt was viel Besseres kriegt oder so. Ach, lass dir was einfallen. Und wenn er schießt? Nicht sein Stil. Ja, was dann? Quatsch nicht so viel. Und ich denke, wir sind Brüder. New Orleans, Canal Street am 30. August 2005 um 15.07 Uhr. Miranda, Sam und Amy. 31, 8 und 6. In einer Altbauwohnung in der zweiten Etage. Amy, jetzt gib mir doch mal die Puppe. Wollen wir der Puppe nicht ihren Regenmantel anziehen? Hm? Bei diesem Regen braucht sie auch noch einen Schirm, glaube ich fast, oder? Claire hat Hunger. Sie heißt Claire. Mama. Ja, natürlich, Liebling. Claire, Entschuldigung. Meine Süße, auf was hast du denn heute Hunger? Du immer mit deiner blöden Puppe. Snoop! Mama. Snoop! Mama. Sag nicht nochmal, blöde Puppe. Blöder Snoop. Blöder Snoop. Könnt ihr nicht lieber mal am Fenster gucken, ob Trinkwasserpäckchen verteilt wird? Hm? Aber nicht runtergehen, ja? Das ist zu gefährlich. Aber wenn Snoop da wäre, könnte blöder ich... Blöder Snoop, blöder Snoop, blöder Snoop. Hey, soll ich dir mal zeigen, was ich jetzt gleich mit deiner blöden Puppe mache? Claire heißt Claire. Mama, nein, Sam will mal... Sam, kannst du Amy nicht mal in Ruhe spielen lassen? Und was ist mit Snoop? Ich will, dass Snoop wiederkommt. Wo ist Snoop denn? Er ist weg. Dann hol doch mal ein Leckerchen, hm? Vielleicht kommt er dann raus. Snoop? Snoop? Snoop? Snoop? Claire muss auch was kriegen. Claire hat Hunger. Snoop? Und wenn Snoop da unten ist? Snoop kann doch schwimmen. Der kennt sich hier aus. Claire will essen. Und wann kriegt Claire endlich was zu essen? Darf ich das Fenster aufmachen, damit ich ihn rufen kann? Okay, aber nur ein Spalt breit, ja? Mama, ich will essen. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Was denn? Verrate ich dir nicht. Sag schon, sonst werf ich deine blöde Puppe aus dem Fenster. Claire, sie heißt Claire. Gib mir Claire wieder. Ich gebe sie dir nur, wenn du mir sagst, was du gesehen hast. Mama! Mama! Mama! Plätze. Ich schmeiß sie raus, dann ertrinkt sie. Nein! Mama! Na, sag schon! Das ist was wegen Snoop. Was denn? Als ich vorhin auf dem Klo war, habe ich die Wohnungstür ein bisschen aufgemacht, damit wir hören, wenn das Wasser wieder verschwindet. Was? Du hast Snoop rausgelassen? Hab ich nicht. Ich wollte nur, dass ich mit Claire raus kann, wenn das Wasser weggeht. Wie dumm du bist! Das kann man doch nicht hören! Bin ich gar nicht. Mama hat gesagt, das sollst du nicht immer zu mir sagen. Was? Du hast Snoop extra rausgelassen? Wie gemein du bist! Das zahle ich dir heim, du Biest! Mama. Da! Nein! Claire! Du holst mir Claire wieder. Sonst sage ich's Mama. Du Petze! Dann sag ich, dass du Snoop rausgelassen hast. Ich sag's. Ich geh jetzt Snoop holen. Ich will mit. Lass mich. Ich geh allein. Du bist noch viel zu klein für sowas. Aber du bringst Claire mit. Mann, Claire. Hilfe, das Boot. Nein. Aber Amy, warum regst du dich denn so auf? Das Boot. Claire. Was ist denn los? Claire, das Boot hat Claire überfahren. Wie, warum? Welches Boot denn? Claire. Wo ist überhaupt Sam? Weiß ich nicht. Claire. Amy, jetzt hör mir mal gut zu. Wir kümmern uns sofort um Claire, aber vorher will ich wissen, wo Sam ist. Ich hab gesagt, ich petze, dass er Claire aus dem Fenster geschmissen hat. Und dann ist er runter. Was? Und dann ist ein Boot gekommen und da war ein Mann drauf und da ist er aufgestiegen. Aber er hat Claire nicht geholt. Was? Er ist auf ein Boot gestiegen? Bist du ganz sicher? Wurde er gezwungen? Er hat immer Snoop geschrien. Und dann hat das Boot gehalten. Und dann hat der Mann ihn hochgezogen. Und dann ist das Boot über Claire gefahren. Amy, war das vielleicht Papa auf dem Boot? Weiß nicht. Sam hat Claire totgefahren. Weißt du noch, wie das Boot aussah? Laut. Und war was draufgemalt auf das Boot? Ja, in etwa so. Vielleicht ein Boot von der Küstenwache? Weiß nicht. Da, wo Papa arbeitet, war das so ein Boot. Papa, wann kommt dein Papa endlich nach Hause? Okay, wir schließen jetzt das Fenster und ich rufe bei der Küstenwache an. Amy, wo ist mein Handy? Weiß nicht. Jetzt mach einmal, was ich dir sage. Wo ist mein Handy? Vielleicht im Badezimmer. Sag mal, weißt du eigentlich, wie wichtig das hier ist? Jetzt bring mir sofort das Handy. Mama. Du bleibst hier in der Wohnung. Ich habe euch doch gesagt, ihr dürft nicht raus. New Orleans, Canal Street, am 30. August 2005 um 15.07 Uhr. Stanley, Amber und Candy, 42, 29 und 17. Im Stundenhotel The Creekside. Oh Mist! Was soll denn jetzt bloß werden? Daran musst du dich langsam mal gewöhnen, Schätzchen. Über kurz oder lang trifft's jeden, you know what I mean? Tu doch nicht so abgebrüht. Ich bin nicht abgebrüht, ich bin einfach nur 5, 6 Jährchen länger dabei. Oh Mist, ich pack's einfach nicht. Tja, dann solltest du dir einen neuen Job suchen. Es gibt genug Leute, die gerne für Bernie arbeiten würden. Kinder, jetzt hört mal auf zu streiten. Wir haben uns getroffen, um miteinander Spaß zu haben. Ich denke, da sind wir einer Meinung. Natürlich. Gut. Unseren Spaß hatten wir, zumindest was den Anfang des Dates betrifft. Jetzt haben wir noch ein Problem und dieses Problem liegt genau hier vor meinen Füßen. Könnt ihr mir soweit folgen? An dem Punkt sind wir auch schon. Jetzt sind wir nicht frech, Mädchen. Aber warum hast du überhaupt... Mädels, ich hab echt schon viel erlebt, aber in der Richtung, nee. Erst auf meine Kosten koksen, Champagner und alles. Und wenn's dann ans Fummeln geht, hat sie einen Schwanz in der Hose. Und? Steh ich nicht drauf, ganz einfach. Können ja andere machen, aber ich will echte Titten für mein Geld. Deine Titten sind doch richtig cool. Nee, Geschmackssache ist Geschmackssache, da ist nichts dran zu rütteln. Kommst du uns jetzt mit Moral? Ja, das ist meine Moral. Man soll immer das kriegen, wofür man bezahlt hat. Aber deswegen musstest du doch nicht gleich... Mach mal halblang, Schätzchen. Der Deal war, dass ich die Sache hier regle, okay? Jetzt ist die Sache für uns alle ein bisschen anders gelaufen als geplant. Aber das ist nicht allein Stanleys Ding, you know what I mean. Das ist also deine Meinung? Ja, Schätzchen, das ist meine Meinung. Und wie würdest du das dann bezeichnen, was Stanley getan hat? Das war ein Unfall. Aber Marilyn war mein Freund. Mensch, hier geht's nicht um Freundschaft, Schätzchen. Wir haben hier eine Vierernummer geschoben. Es war rein professionell, okay? Und genauso professionell sollten wir die Transe jetzt verschwinden lassen. Ich hab mit der Sache nichts zu tun. Mitgegangen, mitgehangen. Überall Fingerabdrücke, alles voll und jeder kann hier reinglotzen. You know what I mean? Hier ist doch niemand. Bist du blind, Schätzchen? Hä? Da drüben die Nutte im Tanga, siehst du die? Oder diese Irre da oben, die so auf Jesus macht? Wenn die Bullen hier eine Leiche finden, was meinst du, was die alle erzählen, ne? Und? Wie sollen wir also aus der Scheiße hier rauskommen, Schätzchen? Na, mit Bernies Boot. Boah, du hast wirklich von nichts eine Ahnung. Die Hauptsache ist doch, dass wir die Transe irgendwie entsorgen. Dann hat sich die Sache. Nach einem Stricher fragt sowieso keiner mehr. Aber Marilyn hatte viele Freunde. So Freunde wie dich, Schätzchen. Gesellschaftliche Abschauen, you know what I mean? Lass es die Transe ins Wasser schmeißen. Oh, und wie willst du das machen? Kriegt doch jeder mit. In der Nacht. So lang wollte ich eigentlich nicht mehr bleiben. Es geht jetzt nicht darum, was du willst, Mädchen. Aber Bernie kommt uns gleich holen. Umso besser. Ja, gut für uns. Dann sind wir hier raus aus dem Mist. Kannst du nicht einfach mal deine Scheißklappe halten, Schätzchen? Die Sache muss behoben sein, bevor Bernie kommt. Ich hätte aber gar nichts gegen eine professionelle Entzündung. Lass Bernie aus dem Spiel. Der hat im Moment genug um die Ohren. Es reicht ja wohl schon, dass er eins seiner Mädchen verloren hat, oder? Mädchen, dass ich nicht lache. Jetzt lass uns mal sachlich bleiben. Wie weit würde Bernie denn für euch gehen, hm? Was soll das denn jetzt heißen? Ich kann euch das alles hier in die Schuhe schieben. Konkurrenz unter Nutten. Okay, jetzt bleib mal locker. Schließlich hast du uns hierher bestellt. Ich könnte auch... Mann, der ist gemeingefährlich. Erst Marilyn, jetzt wieder... Jetzt setz dich auf deinen süßen kleinen Knacker. Schnall einfach die Klappe, Schätzchen. You know what I mean? Stanley, was wolltest du sagen? Nichts. Ich dachte nur... Ja? Wenn ich keine Zeugen hätte. So ein Mist. Bei euch sitzt sicher nicht nur das Höschen locker. Ich kenne doch solche Mädchen wie euch. Feeling like a woman. Bis jetzt verlief alles nach Absprache. Like a man. Bis auf die Transe. Ja, gut, du hattest drei Mädchen bestellt. Außer Candy und mir waren gerade alle beschäftigt. So dachte ich, ach, ich hab das mit Bernie abgesprochen. Das hilft dir jetzt alles nichts. Mit euch ist mir das jetzt so heiß. Was willst du? Da unten kommt Bernie. Jetzt kannst du dir deine Scherze sparen. Ich mache keine Scherze. Was willst du? Bernie schafft die Transe hier raus und ich lasse euch in Ruhe. Was denkst du, wie ich das Bernie erklären soll? Euer Ding. Was heißt hier euer Ding? Das hier ist allein dein Ding. Jetzt werd mal nicht übermütig, Mädchen. Oh Mist. Ich glaube, das ist gar nicht Bernie. Ach, vergiss Bernie, Schätzchen. Aber Bernie holt uns hier raus. Meinst du, den Ärger bist du ihm wert? New Orleans, Canal Street am 30. August 2005 um 15.07 Uhr. Melody und Herb, 77 und 81. In einer Altbauwohnung über dem Computer Store. Herbie? Ich weiß nicht, sollen wir nicht doch vielleicht nochmal die Kinder anrufen? Nein, die Leitungen sind tot. Nichts geht hier. Es ist zum Verzweifeln. Melody, jetzt sind wir seit 57 Jahren verheiratet. Sieh mal, was wir alles zusammen durchgestanden haben. Und du redest von Verzweiflung? Aber was soll ich denn sagen? Findest du es etwa in Ordnung, dass das ganze Geschäft unter Wasser steht? Wir hätten es sowieso nicht mehr lange halten können. Aber die meisten Computer sind auf Kommission. Als ob jetzt noch jemand danach fragen würde. Du denkst mal wieder nicht vorausschauend. Wenn das hier alles wieder sauber ist, wollen die Leute ihre Ware zurück, weil sie sonst nichts mehr haben. Es wird aber nicht mehr sauber hier werden. Du meinst, unser ganzes Viertel bleibt überflutet? Weiß ich nicht. Aber sauber wird es nie wieder. Ob das Dach wohl einstürzt? Der Sturm hat sich schon fast gelegt. Ich werde jetzt doch die Blumen gießen. Ja. Aber wer soll sie gießen, wenn wir nicht mehr da sind? Hm. Wenn wenn ich doch nur eines von den Kindern sprechen könnte. Mach es ihnen doch nicht so schwer. Und wenn uns doch jemand hier rausholen würde? Du meinst den Mann da unten auf dem Boot? Ich meine den Mann von der Nachbarin. Der ist doch bei der Küstenwache. Ach, lass doch. Wozu denn noch? Du hast recht. If you could read my mind, love, die Sache ist entschieden. Ja. Meinst du, es wäre nicht besser, ich würde noch etwas aufräumen? Oder vielleicht einen Kuchen backen? Wie kommst du denn jetzt darauf? Ich meine, wenn eines von den Kindern kommt, um nach uns zu sehen, was soll es dann denken? Ja, du hast recht. Dann finden sie hier alles so vor, wie sie es gewohnt sind. Und wir beide ganz friedlich und zusammen. Du liegst in meinem Arm, wie du es immer so gerne hattest. Ja, so soll es sein. Herbie, kannst du mal gucken? Ich bekomme den Wasserhahn nicht auf. Er ist auf, bis zum Anschlag. Es scheint wohl kein Wasser zu geben. Aber womit soll ich dann die Blumen gießen? Die Armen haben mit dem Ganzen doch wirklich nichts zu tun. Haben wir nicht noch Mineralwasser? Ah ja, das wird das Beste sein. Aber ein bisschen hebe ich noch zum Nachspülen auf. Ja. Hast du gar keine Angst? Ich bin so aufgeregt. Fast wie damals, als wir uns zum ersten Mal geküsst haben und ich danach in deinen Arm lag. Tja, es ist alles sehr feierlich. Und die Computer? Meinst du, Richie kann damit noch was anfangen? Nein, die sind hin. Außerdem hat Thomas mir erzählt, dass Rich in ein Immobiliengeschäft investieren wird. Was? Thomas und Richie haben wieder Kontakt? Nicht direkt. Aber Thomas hat davon gehört. Hoffentlich macht Richie keine Dummheiten. Nein. Ich glaube eher, er kommt jetzt richtig groß raus. Und warum plötzlich Immobilien? Keine Ahnung. Schließlich war er auf der Community Business School. Ich würde mir so sehr wünschen, dass Richie noch mal heiratet. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Denk doch auch mal an die anderen Kinder. Wann kommt Rich schon mal vorbei, um sich um seine alten Eltern zu kümmern? So alt sind wir nun auch wieder nicht. Aber wir entsprechen nicht mehr seinem Stand. Lass uns jetzt nicht mehr über sowas sprechen. Du hast recht. Wir sollten es uns schön machen. Ja. Ich räume hier nur noch die Wäsche zusammen. Melody, du bist immer noch die schönste aller Frauen für mich. Du machst mich so glücklich, Herbie. Lass es uns gemütlich machen. So wie früher, bevor die Kinder da waren. Ja, nur wir beide. Komm in meinen Arm. Versprich mir, dass du mich nie vergessen wirst. American Overflow, New Orleans, Canal Street, am 30. August 2005 um 15.07 Uhr. Hörspiel von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers. Mit Henning Bormann, Franziska Dieterich, Heinz Helmich, Sven Hönig, Eva-Maria Kurz, Stefan Lohse, Christiane Marx, Maxim Mehmet, Daniela Sprenger, Britta Steffenhagen, Bastian Trost, Oleg Ulrich und Marlon Weber. Regie Stella Lunke und Josef Maria Schäfers. Produktion SWR 2007. Redaktion Katrin Zipse.